Hadith Nummer 91. Zayd ibn Khalid al-Juhani berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, von einem Mann über den rechtmäßigen Umgang mit einer Fundsache gefragt wurde und er folgende Antwort gab: Bewahre sie gut auf und mache dies bekannt für ein Jahr lang. Danach benutze sie. Meldet sich ihr Eigentümer, so gib sie ihm zurück. Der Mann sagte: Was ist mit einem verirrten Kamel? Der Prophet, der aufgrund dieser Frage verärgert war und dessen Wangen sich rot färbten, sagte: Mit diesem hast du nichts zu tun. Es trägt sein eigenes Wasser und hat seine eigenen Fußsohlen. Es findet seinen Weg zu den Wasserquellen und ernährt sich von wilden Pflanzen. Lasse es dann weiter so, bis sein Herr es wiederfindet. Der Mann fragte weiter: Was ist mit einem verirrten Schaf? Der Prophet sagte: Dies ist für dich, für deinen Bruder oder für den Wolf bestimmt.